möchte ihn aus diesem Monumentalwerk Anleitung zum Unglücklichsein einige Abschnitte vorlesen. Die Einleitung zunächst. Was kann man nun von einem Menschen erwarten? Überschütten Sie ihn mit allen Erdengütern, versenken Sie ihn ins Glück bis über die Ohren, bis über den Kopf, sodass an die Oberfläche des Glücks wie zum Wasserspiegel nur noch Bläschen aufsteigen. Geben Sie ihm ein pekuniäres Auskommen, dass ihm nichts anderes zu tun übrig bleibt, als zu schlafen, Lebkuchen zu vertilgen und für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen. Und so wird er doch, dieser selbe Mensch, Ihnen auf der Stelle aus purer Undankbarkeit, einzig aus Schmähsucht, einen Streich spielen. Er wird sogar die Lebkuchen aufs Spiel setzen und sich vielleicht den verderblichsten Unsinn wünschen. Den allerunökonomischsten Blödsinn, einzig um in diese ganze positive Vernünftigkeit sein eigenes, unheilbringendes, fantastisches Element beizumischen. Gerade seine fantastischen Einfälle, seine banale Dummheit wird er behalten wollen. Diese Worte stammen aus der Feder des Manns, den Friedrich Nietzsche für den größten Psychologen aller Zeiten hält. Fjodor Mihailowitsch Dostojewski. Und doch drücken sie, wenn auch in beredterer Sprache, nur das aus, was die Volksweisheit seit eh und je weiß. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Es ist höchste Zeit, mit dem jahrtausendealten Ammenmärchen aufzuräumen, wonach Glück, Glücklichsein und Glücklichkeit erstrebenswerte Lebensziele sind. Zu lange hat man uns eingeredet und haben wir treuherzig geglaubt, dass die Suche nach dem Glück uns schließlich das Glück bescheren wird. Dabei ist der Begriff des Glücks nicht einmal definierbar. So wurden zum Beispiel die Hörer der 7. Folge des Abendstudios des Hessischen Rundfunks im September 1972 Zeugen der zweifellos befremdenden Diskussion zum Thema »Was ist Glück?«, in deren Verlauf es 4 Vertretern verschiedener Weltanschauungen und Disziplinen nicht gelang, sich auf die Bedeutung dieses scheinbar so selbstverständlichen Begriffs zu einigen. Und das trotz der Bemühung des eminent vernünftigen und geduldigen Gesprächsleiters. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Worin das Glück besteht, darüber waren die Meinungen immer geteilt, lesen wir in einem Essay des Philosophen Robert Spemann über das glückliche Leben. 289 Ansichten zählte Terentius Varro und ihm folgend Augustinus. Alle Menschen wollen glücklich sein, sagte Aristoteles. Und Spemann erwähnt dann die Weisheit eines jüdischen Witzes vom Sohn, der dem Vater eröffnet, er wolle Fräulein Katz heiraten. Der Vater widerspricht. Fräulein Katz bringe nichts mit. Der Sohn erwidert, er könne nur mit Fräulein Katz glücklich sein. Darauf der Vater. Nebbig. Glücklich sein und was hast du schon davon? Die Weltliteratur allein hätte uns schon längst misstrauisch machen sollen. Unglück, Tragödie, Katastrophe, Verbrechen, Sünde, Wahn, Gefahr, das ist der Stoff, aus dem die großen Schöpfungen bestehen. Dantes Inferno ist ungleich genialer als sein Paradiso. Dasselbe gilt für Miltons Paradise Lost, demgegenüber Paradise Regained ausgesprochen fad ist. Jedermanns Sturz reißt mit, die ihn schließlich rettenden Engelchen wirken peinlich. Faust 1 rührt zu Tränen, Faust 2 zum Gähnen. Machen wir uns nichts vor. Was oder wo wären wir ohne unsere Unglücklichkeit? Wir haben sie bitter nötig, im wahrsten Sinne dieses Wortes.